mein Gott, als ich wegging von dir in die Welt voller Sünd, fand ich dort nur Betrug. Und nun stehe ich jetzt vor dir, Herr, sei gnädig zu mir und vergib meine Schuld. Vater, vergib, ich bereue meine Sünde, ich bin deiner Gnade nicht wert. Denn ohne dich gehe ich, Herr, verloren, drum lasse mich jetzt nicht im Stich. Erweis deine Gnade an mir, ich will folgen nur dir, wohin du mich auch führst. Mache fest meinen Glauben, denn ich will jetzt preisen nur dich, führe mich in dein Reich.